Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 29 am Schicksalsberg. Alles war bereit für das letzte Wagnis, den Marsch nach Mordor. Legolas und Gimli sollten wieder zusammenreiten, und zwar mit Aragorn und Gandalf, die mit den Dúnedain und Elronds Söhnen zur Vorhut gehörten. Merry sollte in Minas Tirith bleiben, er war nicht gesund genug für diese Fahrt, wie Gandalf meinte. Dafür sollte Pippi mitgehen und das Auenland vertreten. Und nun stand Merry da und betrachtete ganz verzagt die Aufstellung des Heeres. Schau, Bergi, diese kleine, aufrechte Gestalt dort hinten, das ist Pippin. Kommt, Herr Meriadoc, ihr habt noch Schmerzen, wie ich sehe. Ich werde euch wieder zu den Heilern bringen. Habt keine Angst, die Menschen von Minas Tirith werden niemals besiegt werden. Vor dem Mittag gelangte das Heer nach Osgiliath. Die Vorhut zog weiter durch Alt-Gondor und über den breiten Fluss. 5 Meilen hinter Osgiliath hielten sie an. Nehmt den abscheulichen Orkkopf vom Standbild herunter und setzt den Kopf des alten Königs wieder an seinen Platz. Der letzte Abschnitt ihrer Wanderung zum Schicksalsberg kam, und es war eine größere Qual, als Sam je geglaubt hatte. Am schlimmsten war die dunstgeschwängerte Luft. Das Atmen war schmerzhaft und Schwindel überkam ihn. Es blieb dunkel. Fern zuckten Blitze. Frodo warf sich zu Boden. Sam setzte sich neben ihn. Frodo wusste, der nächste Tag würde der Schicksalstag sein. Hätte ich nur meine Decke nicht weggeworfen. Herr, steht auf. Nein, Herr, nicht auf allen Vieren. Ich hab doch gesagt, ich würde euch tragen. Komm, komm. Herr Frodo, mein Lieber. Sam lässt dich reiten. Ja, komm. Ja. Sag ihm nur, wohin es gehen soll. Als Frodo auf seinem Rücken lag, die Arme lose um seinen Hals, die Beine unter seinen Armen fest angepresst, stand Sam unsicher auf. Er quälte sich den Abhang zum Fuß des Berges und die zerklüfteten Steigungen hinauf. Oft stolperte er, zuletzt kroch er wie eine Schnecke. Als sein Wille ihn nicht mehr weitertreiben konnte, ließ er seinen Herrn sanft heruntergleiten. Danke, Sam. Danke. Wie weit geht es noch? Wie weit? Da weiß ich nicht. Weil ich weiß nicht, wohin wir gehen. Was ist das? Seht ihr das, Herr? Da über uns. Ein Pfad. Wo? Ja, wirklich, ja. Ein verdammter Pfad. Oh. Schlängelt sich da nach oben. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Doch. Bloß wie kommen wir da raus? Da. Ich werde kriechen, Sam. Oh ja, ja, ich auch. Ich werde kriechen. So, kriechen wir beide. Warum denn auch nicht? Wie die Käfer krochen sie den Hang hinauf. Sie erreichten die Straße und stellten fest, dass sie gepflastert war mit Bruchsteinen und festgestampfter Asche. Frodo zog sich hinauf und, als ob er durch einen unwiderstehlichen Drang dazu getrieben sei, wandte er sich langsam um und blickte nach Osten. In der Ferne hing Saurons Schatten. Die verhüllenden Wolken wirbelten für einen Augenblick beiseite. Und da sah Frodo die grausamen Zinnen und die eiserne Bekrönung des höchsten Turms von Barad-dûr schwarz aufragen. Nur einen Augenblick war er zu sehen. Aber wie aus einem großen, unermesslichen Fenster stieß eine Flamme nach Norden. Das Flackern eines durchbohrenden Auges. Das Auge war nicht auf ihn gerichtet, sondern auf die Heerführer des Westens. Und dorthin richtete sich seine Bosheit. Doch Frodo stürzte wie vom Tode getroffen zu Boden. Hilf mir, Sam, hilf mir. Hilf mir, nimm meine Hand, ich kann sie nicht zurückhalten. Bitte nimm sie mir, lieber Herr, gib sie mir jetzt. Ich werde sie festhalten für dich. Den dritten Tag marschierte das Heer nach Norden. Sie gingen achtsam, aber ohne Deckung. Vor ihnen waren berittene Späher und andere zu Fuß auf beiden Flanken, besonders nach Osten, denn dort lagen große Dickichte. Der Tag näherte sich seinem Ende, als sie das erste Mal auf einen kampfbereiten Gegner stießen. Eine starke Rotte Orks versuchte sie aus dem Hinterhalt zu überfallen. Aber die Späher hatten sie rechtzeitig gewarnt und so gerieten die aus dem Hinterhalt kommenden selbst in eine Falle, wurden eingekreist und niedergemacht oder nach Osten zurück in die Berge getrieben. Das war nur ein Scheinangriff. Und sein Hauptzweck eher, uns weiterzulocken, als uns großen Schaden zuzufügen. Seit diesem Abend kamen die Nazgul und verfolgten jede Bewegung des Heeres. Sie flogen hoch und außer Sichtweite für alle. Und doch war ihre Anwesenheit spürbar wie eine Verdunklung der Schatten und eine Trübung der Sonne. So trostlos waren die Orte und so abgrundtief der Schrecken, der auf ihnen lag, dass einige aus dem Heer den Mut verloren. Am siebenten Morgen näherten sie sich dem Morannon von Nordwesten, wie es Frodo auch getan hatte. Sie sahen den großen Wall von Cirith Gorgor und in seiner Mitte das schwarze Tor. Kommt heraus! Lasst den Herrn des schwarzen Landes herauskommen! Denn unrechtmäßig hat er Gondor mit Krieg überzogen und seine Lande verwüstet. Daher verlangt der König von Gondor, dass er für seine Übeltaten büßen soll. Kommt heraus! Der mittlere Torflügel war aufgegangen und heraus kam eine Gesandtschaft des Schwarzen Turms. An ihrer Spitze ritt eine große und böse Gestalt auf einem schwarzen Pferd, wenn es denn ein Pferd war. Denn es war riesig und hässlich, mehr mit einem Totenschädel als mit einem lebendigen Kopf. Der Reiter war schwarz gekleidet und schwarz schimmerte sein hoher Helm, doch war er kein Ringgeist, sondern ein lebender Mann. Er war der Befehlshaber von Barad-dûr. Ich bin Saurons Mund. Ist hier irgendeiner, der ermächtigt ist, mit mir zu verhandeln? Oder der auch nur genug Verstand hat, um mich zu verstehen? Ha, dieser König da, der doch nicht, oder? Was für ein hässlicher Kerl. Es braucht mehr, um einen zum König zu machen, als ein Stück Elbenglas und einen Pöbelhaufen wie diesen. Ich werde ihn meine Axt kosten lassen. Lass deine Axt stecken, Zwerg. Ich bin ein Herold und darf nicht angegriffen werden. Dann benimm dich auch wie ein Herold. So, du bist also der Sprecher, alter Graubart. Haben wir nicht zuweilen von dir gehört? Von deinen Ränken und dem Unheil, das du ausgebrütet hast? Diesmal hast du die alte Nase zu weit ausgestreckt, Gandalf. Du wirst sehen, was dem geschieht, der seine törichten Netze vor die Füße Saurons des Großen stellt. Ich habe Beweise, die ich dir zeigen soll. Er winkte einem seiner Leute, der brachte ein Bündel. Als die Umhüllung weggezogen wurde, sahen alle zum Entsetzen Sams Schwert dann einen grauen Mantel mit einer Elbenbrosche und zuletzt Frodos Panzerhemd aus Mithril. Armer Herr Frodo, armer Sam, warum erschlagen wir diese Hunde nicht? Still, Pippin, in Ruhe. Es sind die Beweise für eine Verschwörung. Aber der Auftrag ist gescheitert. Und derjenige, dem die Kleider gehören, wird die jahrelange Folter erdulden und niemals wird er freigelassen. Es sei denn, ihr nehmt unsere Bedingungen an. Nennt sie. Der Pöbelhaufen von Gondor und seine irregeleiteten Verbündeten sollen sich sofort hinter den Anduin zurückziehen und zuvor den Eid ablegen, dass sie Sauron den Großen nie wieder mit Waffen angreifen werden. Alle Lande östlich des Anduin sollen Sauron gehören auf immerdar. Westlich des Anduin bis zum Nebelgebirge sollen sie Mordor zinspflichtig sein. Wo ist dieser Gefangene? Lasst ihn herbringen und uns übergeben. Und dann werden wir diese Forderungen in Erwägung ziehen. Was fangt ihr Wortgefechte mit Saurons Mund an? Sauron gibt keine Sicherheit. Wenn ihr seine Gnade erfleht, dann müsst ihr erst tun, was er gebietet. Nehmt die Bedingungen an oder lasst es bleiben. Gandalf erhob plötzlich die Hand. Ein weißes Licht leuchtete auf, als er seinen Mantel abwarf und auf den widerlichen Boten zuging. Er nahm dem Zurückweichenden die Trophäen ab. Panzer, Mantel und Schwert. Diese werden wir nehmen zur Erinnerung an unseren Freund. Aber was eure Bedingungen anbetrifft, so weisen wir sie ganz und gar zurück. Macht euch fort! Eure Gesandtschaft ist beendet und euer Tod ist nahe. Wir sind nicht hergekommen, um mit einem von Saurons Sklaven Worte zu verschwenden. Fort mit euch! Des Boten Gesicht verzog sich vor Verblüffung und Wut. Er geiferte ungestalte Worte aus seiner Kehle. Wie wahnsinnig galoppierte er mit seiner Schar zurück. Aber während sie zurückritten, ließen sie Hörner erschallen. Die Tore öffneten sich dröhnend und dann ließ Sauron seine Falle zuschnappen. Sie kommen! Was für ein riesiges Heer! Sam nahm Frodos Hand, küsste sie und hielt sie eine Weile zwischen seinen Händen. Wieder hob er Frodo auf und schleppte sich mit ihm die steil ansteigende Straße hinauf. Unter seiner Last keuchend ging er um eine Biegung und in dem Moment sah er flüchtig etwas von einem Felsen herabfallen, wie ein kleiner schwarzer Stein, der sich gelöst hatte. Ein plötzliches Gewicht traf ihn und er stürzte nach vorn auf die Hände. Dann wusste er, was geschehen war und er hörte über sich die verhasste Stimme. Betrügt uns, betrügt Smeargol, Gol. Er darf diesen Weg gehen, er darf dem Schatz keinen Schaden zufügen. Mit einem heftigen Ruck stand Sam auf. Sofort zog er sein Schwert, aber er konnte nichts tun. Gollum war auf Frodo gesprungen und versuchte, an die Kette und den Ring heranzukommen. Frodo wehrte sich mit einer Wut, die Sam überraschte. Gollums Augen funkelten, aber seine Bosheit hatte nicht mehr seine frühere Kraft. Frodo schleuderte ihn hinweg. Runter! Runter! Du schleichendes Scheusal! Geh mir aus dem Weg! Geh mir aus dem Weg! Plötzlich sah Sam die beiden Gegner mit anderen Augen. Ein zusammengekauertes Geschöpf, kaum mehr als der Schatten eines Lebewesens. Jetzt völlig vernichtet und besiegt und noch von abscheulichem Gelüst und Raserei erfüllt. Und vor ihm stand, unbeugsam, ohne Mitleid, eine in Weiß gekleidete Gestalt. An ihrer Brust hielt sie ein Feuerrad. Und aus dem Feuer sprach eine befehlende Stimme. Wenn du mich je wieder anrührst, sollst du selbst in das Schlackenfeuer geworfen werden. Schnell, Herr, geh weiter. Ja, ich muss weitergehen. Leb wohl, alter Sam. Das ist das Ende. Auf dem Schicksalsberg wird sich alles entscheiden. Auf beiden Seiten von Morannon kamen unzählige Orks von den Bergen herab. Die Menschen des Westens saßen in der Falle. Rings um die Hügel, auf denen sie standen, schloss sich ein Heerhaufen zusammen, 10-mal und mehr als 10-mal überlegen. Sauron hatte den angebotenen Köder geschluckt. Wenig Zeit blieb Aragorn für seine Schlachtordnung. Auf dem Hügel stand er mit Gandalf und schön und verzweifelt flatterte dort das Banner mit dem Baum und den Sternen. Dicht bei ihm auf dem anderen Hügel standen die Banner von Rohan und Dol Amroth, das weiße Pferd und der silberne Schwan. Um jeden Hügel wurde ein Ring gebildet, der von Speeren und Schwertern starrte. Die Pfeile schwirrten und die Trompeten sangen und aus der zunehmenden Düsternis kamen die Nazgul und schrien Worte des Todes. Da war alle Hoffnung erloschen. Jetzt verstehe ich den armen Denethor. Ich wünschte mir, Merry wäre hier. Und wir könnten zusammen sterben, Merry und ich. Gollum kroch auf allen Vieren davon und floh dann in großen Sprüngen. Frodo ging aufrecht den Berg hinauf. Sam eilte ihm hinterher. Hätte er sich umgeschaut, hätte er gesehen, dass Gollum wieder umgekehrt war und mit vor Wahnsinn funkelnden Augen hinterher kroch. Ein schleichender Schatten zwischen den Steinen. Frodo! Herr Frodo, so wartet! Ich komme! Nein, wartet nicht. Geht nur. Der Pfad stieg immer noch. Bald machte er eine Kehre, führte auf dem letzten Stück zu einem dunklen Tor in der Wand des Berges. Dem Tor der Samadnauer. Rings um den Berg lag Mordor, stumm wie totes Land, in Schatten gehüllt und wie auf einen fürchterlichen Schlag wartend. Sam kam zu der gähnenden Öffnung und starrte hinein. Es war dunkel und heiß und ein tiefes Grollen erschütterte die Luft. Frodo. Herr Frodo, ich kann euch nicht sehen. In großer Not zog er Galadriels Fiole heraus. Aber sie war bleich und kalt und warf kein Licht in das erstickende Dunkel. Er befand sich im Herzen von Saurons Reich. Er war zu den Schmieden der Macht gekommen, die in den rauchenden Kegel des Bergs hineingebohrt waren. Und dann erblickte er Frodo. Herr! Schwarz stand Frodo vor der Glut, angespannt, aufrecht, aber reglos, als sei er in Stein verwandelt worden. Herr! Ich bin gekommen. Aber jetzt will ich das nicht tun, weshalb ich gekommen bin. Ich will diese Tat nicht vollbringen. Nein! Der Ring gehört mir! Nein, Herr, nein! Tut das nicht! Frodo hatte sich den Ring auf den Finger gesteckt und war nicht mehr zu sehen. In dem Moment fühlte Sam, wie ihm etwas heftig gegen den Rücken stieß. Er fiel hin und schlug mit dem Kopf auf den steinigen Boden auf, während ein Schatten über ihn hinwegsprang. Um ihn wurde es dunkel. Als Frodo den Ring aufsetzte und ihn für sich beanspruchte, erbebte die Macht im fernen Barad-dûr und der Turm erzitterte in seinen Grundfesten. Der dunkle Herrscher wurde plötzlich des Vorgangs gewahr. Ein blendender Blitz enthüllte ihm die eigene Torheit und alle Pläne seiner Feinde. Da loderte sein Zorn auf und er wusste, dass sein Schicksal an einem seidenen Faden hing. Durch sein Reich lief ein Beben, seine Sklaven erzitterten. Von ihm gerufen flogen mit durchdringenden Schreien in verzweifelter Eile, schneller als der Wind, die Nazgul, die Ringgeister herbei zum Schicksalsberg. Sam stand wieder auf, Blut rann ihm vom Kopf. Die Feuer unten erwachten voll Zorn. Die Höhle war von Helligkeit erfüllt. Gollum tanzte wie wahnsinnig umher. Plötzlich sah Sam, wie Gollum seine langen Hände an den Mund führte. Seine weißen Fangzähne schimmerten, dann bissen sie zu. Frodo stieß einen Schrei aus. Er war wieder sichtbar. Und Gollum hielt kreischend den Ring hoch, in dem noch ein Finger steckte. Mäh! Sam! Mein Schatz! Und während Gollum den Blick hob, um sich an seiner Beute zu weiden, trat er in seinem Wahnsinnstanz zu weit, schwankte noch einen Augenblick auf dem Rand, kippte über und stürzte in die Tiefe. Sam rannte zu Frodo und trug ihn aus der donnernden Hölle hinaus zum Tor. Und dort überkam ihn ein solches Staunen und Entsetzen, dass er stillstehen blieb und alles andere vergaß. Er hatte das Bild einer wirbelnden Wolke vor Augen. Und in ihrer Mitte waren Türme und Festungsmauern, hoch wie Berge, große Höfe und augenlose Verließe, gähnende Tore aus Stahl und Adamant. Und die Türme stürzten ein und die Berge rutschten. Gewaltige Rauchsäulen türmten sich auf, immer höher und höher, bis sie überkippten wie eine Sturzwelle, deren tobender Kamm über allem zusammenbrach. Die Erde bebte. Die Ebene hob sich und barst. Und Feuer brach aus einem geborstenen Gipfel hervor. Und mit einem Schrei kamen die Nazgul daher und gerieten im feurigen Untergang in Brand und knisterten und verdorrten und gingen aus. Das ist das Ende, Sam Gamgee. Ja. Bei aller Zerstörung. Würde ist von dir genommen. Ja. Aber erinnerst du dich an Gandalfs Worte, selbst Gollum mag noch eine Rolle zu spielen haben? Ohne ihn, Sam, hätte ich den Ring nicht vernichten können. Die Fahrt wäre umsonst gewesen. Die Aufgabe ist erfüllt. Ich bin froh, dass du bei mir bist, Sam. Hier am Ende aller Dinge. Herr, deine arme Hand. Und ich habe nichts, womit ich sie verbinden kann.